بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نامن الله سبحانه وتعالى بامس رحمة الله سيجن ون الله سيجن هاي زان بروفيت محمد ون auf seinen Freunden und auf seinen rechtschaffenden Menschen und auf all denjenigen, die ihn in guten Folgen bis an dem Tag der Auferstehung. Der Abu Huraira رضي الله عنه أرضاه hat einen Hadith überliefert, der unsere Herzen erfreut. Er sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, يتلون كتاب الله, Allahs Buch rezitiert, ويتدارسونه بينهم, und es lernt, إلا نزلت عليهم السكينة, dann wird die Ruhe hinabsteigen auf sie, وحفتهم الملائكة, und die Engel umgeben sie, وغشيتهم الرحمة, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وذكرهم الله في من عنده, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und die Engel zu uns hinabsendet und dass sie auf das uns umhüllen und dass die Barmherzigkeit uns umhüllt und dass wir auf dieser Sitzung hinausgehen, nicht nur mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind, sondern auch mit einer Sünde, die uns vergeben worden ist, und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns für jeden Schritt, den wir gemacht haben, um zu dieser Sitzung zu kommen, uns dafür belohnt und uns um Rangstufen erhöht, sodass wir inshallah, wenn wir am Tag der Auferstehung vor unserem Herrn stehen und zufrieden sind mit dem, was wir an gute Taten vorausgeschickt haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, den wir darum bitten. Er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse 102 und 103 von Surat al-Baqarah, wo es heißt, es geht immer noch um die Juden, die Kinder Israels und al-Medina und überhaupt um die Kinder Israels, jetzt speziell geht es um die Kinder Israels in Medina und auch die vorher. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Und sie folgten dem, also die Juden, sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf den beiden engelhaften Männern in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so wäre darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nichts nützt. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte, das heißt die Zauberei, oder das Wissen der Zauberei, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in den vorigen Versen, wie wir schon letztes Mal gesehen haben, einige Eigenschaften von den Kindern Israels, besser gesagt, den Juden mitgeteilt. Ihr wisst, der Unterschied zwischen Kinder Israels und Juden ist ein offensichtlicher. Also Juden sind diejenigen, die nach Judas benannt worden sind, nach dem einem der Söhne von Jakob. Und das sind diejenigen, die dem Judentum angehören. Und die Kinder Israels sind die Kinder von Israel. Und Israel ist Jakob. Jakob a.s. Okay, ist sein Beiname. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einige Eigenschaften von diesen Menschen mitgeteilt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns so etwas mitteilt, dann hat es einen Sinn, damit wir wissen, was für Eigenschaften, Charaktereigenschaften diese Menschen haben, was haben wir für ihnen zu erwarten, wenn wir mit ihnen verkehren, entweder sei es auf politischer Ebene oder auf wirtschaftlicher Ebene oder auch als Mann und Mann Beziehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass jedes Mal, wenn diese Gruppe von Menschen, es geht um die Leute, die dem Judentum angehören, denn wer von ihnen Muslim wird, ist ein Muslim. Dass diese Leute von Menschen, oder diese Sorte von Menschen, jedes Mal, wenn sie einen Vertrag eingegangen sind mit dem Propheten, haben sie ihn gebrochen. Und auch vorher und auch nachher. Bis heutige Zeit machen sie das. Und wir haben gesehen, dass die drei Stämme, Banu Qurayza und Banu Qaynuqa' und Banu Nadir, alle drei aus Medina verbannt worden sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alle drei aufgrund eines verschiedenen Ereignisses. Und ich finde, die Ereignisse sind wichtig. So werde ich noch einmal kurz schildern, was dort passiert ist. als Erinnerung für diejenigen, die es letztes Mal gehört haben, und als neue Information für diejenigen, die nicht da waren. Der erste Stamm, der von Medina, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam persönlich verbannt worden ist, waren die Banu Qaynuqa. Und Banu Qaynuqa ist ja Folgendes passiert, wie wir gesagt haben, dass ein Jude eine muslimische Frau ins Lächerliche gezogen hat, die im Markt war. Sie saß an einer Stelle auf dem Markt und die muslimischen Frauen, das war zu einer Zeit, in der sie schon den Hijab angehabt haben und die komplette muslimische Kleidung. Und die muslimische Frau saß und wie man weiß, ist ja das Kleid der muslimischen Frau ein langes Kleid, das bis die Füße überdeckt sogar. Und sie saß, und wenn man sitzt, ist ja dann das Kleid, wie sagt man, so wellig, ne, und zusammengerückt und hinter einem. Und dieser Jude hat dann eine Klammer genommen und ihr Unterkleidteil mit einem Kopftuch zusammengeklammert. Und beim Sitzen wird nichts offensichtlich. Beim Sitzen, weil der hintere Teil sowieso lang ist, wird nichts dadurch offensichtlich. Und als sie aufgestanden ist, konnte man ihre Aura sehen. Und das war in der Öffentlichkeit, sodass mehrere Leute so etwas sehen konnten. Ein Muslim, der das beobachtet hat von Weitem, ihn hat die Wut gepackt und er ist zu diesem Juden hingegangen und hat ihn umgebracht. Er hat den Juden umgebracht. Daraufhin haben andere Juden sich versammelt, die Juden des Ermordeten, andere Juden sich versammelt und haben den Muslim umgebracht in der Öffentlichkeit. Und wie man offensichtlich sehen kann, war es ein Vergehen, dass die Juden den Muslim umgebracht haben. Denn egal was der Muslim gemacht hat, richtig oder falsch war, ist unerheblich. Denn in so einem Fall hätten sie zum Propheten Sassan gehen müssen, denn er war der Staatsmann. Er war der Staatsmann, er war der Richter und der Regierende. Hm? Nein, sie nicht, sie haben den Muslim umgebracht. Okay. Nee, aber danach. Danach, ja natürlich, aber also, selbst, ja. Natürlich. Und der zweite Grund ist im Islam bei den Fuqaha, das haben wir auch letztes Mal gesagt, die Erhabenheit eines Muslims steht über der Erhabenheit über eines Nicht-Muslims im islamischen Staat. Im Sinne von Mord ist verboten in jedem Fall, aber wenn ein Muslim einen Nicht-Muslim umbringt in einem islamischen Staat, wird der Muslim dafür niemals hingerichtet. Aber umgekehrt ist es der Fall. Wenn ein Nicht-Muslim einen Muslim umgebracht, dann wird er hingerichtet. Und dieses Gesetz haben sie auch verstoßen in diesem Sinne. Deswegen war es klar, dass die Juden mit einer Strafe rechnen mussten. Jetzt ist aber passiert, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund der Fürsprache eines der Ansar, diese Juden verbannt hat und nicht hat hinrichten lassen. Denn eigentlich wird jeder hingerichtet, der mitgeholfen hat am Mord. Jeder. Selbst wenn es 50 Leute sind, werden alle hingerichtet. Und er hat sie allerdings verbannt aufgrund der Fürsprache einer der Sahaba. Die Banu Nadir, bei ihnen war es so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sie einen Vertrag hatten. Jedes Mal, wenn irgendjemand zu Unrecht, also jedes Mal, wenn ein Muslim oder ein Jude in dem einen der beiden Stämme aus Versehen umgebracht wird, dann teilen sich beide Gemeinschaften die Diyya, das Blutgeld. Wenn es zum Beispiel 100.000 Euro ist, sondern die 50.000, die 50.000. Und es hat sich dann ereignet, dass unter den Muslimen jemand aus Versehen umgebracht worden ist. Wisst ihr, beim Mord, der aus Versehen geschieht, da gibt es Blutgeld. Dann ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und einige der großen Sahaba zu den Juden gegangen, Banu Nadir, und sie sind zu ihren großen Leuten gegangen, in ihrem Haus rein, um ihr Recht zu verlangen. Und in der Zwischenzeit haben die Juden einen Plan geschmiedet. Sie haben gesagt, das ist die ideale Möglichkeit, unser Problem, sie meinten der Prophet, loszuwerden. Deswegen haben sie einen Felsen oder irgendetwas ganz Großes, Schweres auf dem Dach gehabt und haben gewartet, bis er rauskommt und wollten es auf ihn draufwerfen. Und diese Eigenschaft der Juden ist bekannt. Sie sind diejenigen, die viele Propheten schon umgebracht haben. Unter anderem bei Namen kennen wir Zakaria und Yahya alaihi wassalam. Und bei Isa a.s. haben sie es versucht und bei Muhammad a.s. haben sie es auch wieder versucht. Haben sie es mehr als einmal versucht. Aber in der Zwischenzeit ist Jibril a.s. herabgesandt worden und hat dem Prophet a.s. mitgeteilt, was passiert. Und deswegen konnten sie Deswegen ist der Prophet sofort rausgegangen und aufgestanden. Hat seinen Freunden gesagt, steht auf, wir gehen raus. Und sind rausgegangen, nach Medina zurück, denn sie waren in einem Außenbezirk. Und dann sind sie mit einer Armee zurückgekommen und haben ihnen gesagt, dass sie sofort verbannt werden. Sie dürfen in Medina nicht mehr bleiben, sie haben den Vertrag gebrochen. Und sie haben natürlich gesagt, warum. Und der Prophet wusste, und sie wussten ganz genau, was sie getan haben. Und das waren die ersten Verse Surat al-Hashr, letztes Mal vorgelesen, die Versammlung. Und die Banu Qurayza, das ist der dritte Stamm, was mit denen passiert ist, haben wir auch gesagt, und zwar in der Schlacht von Al-Ahzab, der Tag der Parteien, oder Schlacht von den Parteien. Sie waren diejenigen, die auch ihren Vertrag gebrochen haben. Sie hätten die einen Eingang von Al-Madina schützen sollen vor den Götzendienern, dass sie nicht eintreten. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben im Gegenteil, sie haben die Parteien alle vereinigt gegen die Muslime. Und dadurch sind natürlich viele Muslime auch gestorben in diesem Krieg. Und das war dann die einzige gerechte Sache war, dass jeder, der mitgemacht hat, der ganze Stamm hat mitgemacht, deswegen, also die Männer hingerichtet werden. Und es wurden an dem Tag dann 700 Männer von den Juden hingerichtet und die Frauen und Kinder wurden als Sklaven genommen für die Muslime. Und die Sklaven, Frauen und Kinder sind wenige Tage später in den Islam eingetreten. Okay, das ist die Geschichte von diesen drei Stämmen gewesen. Und deswegen gibt es sie heutzutage in Medina nicht mehr. Und über diese Leute sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das bestätigend, was ihnen an Offenbarung bereits vorlag, das heißt, sie kannten bereits die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er kommt jetzt mit diesen Eigenschaften und sagt, ich bin der Prophet, der bei euch angekündigt ist, sallallahu alaihi wasallam, da hat eine Gruppe von ihnen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, das heißt die Tora, hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten, dass er das war. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie folgten, die Juden, sie folgten, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es. Zu diesen Versen gibt es zwei kurze Geschichten, die man wissen muss. Als erstes einmal, als Suleiman a.s., er hat ja vergessen einmal Insha'Allah zu sagen. Und zwar, wo er eben gesagt hat, dass er gesagt, ich werde in dieser Nacht zu 100 von meinen Frauen gehen und jeder von ihnen wird ein Kind gebären, das auf dem Weg für Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen wird. Und dann waren es 99 bis auf 1. Das eine Kind wurde als halbes Kind geboren, also auf jeden Fall behindertes Kind geboren, ist aber gestorben, als totes Kind auf die Welt gekommen. Weil er vergessen hat, Insha'Allah zu sagen. Und deswegen musste er natürlich dann die Sühneleistung machen, alayhi salam. Auf jeden Fall, während er in dieser Zeit litt, nutzten die Satane, der Menschen und der Djinn, die Zeit aus und haben ein Buch geschrieben, das die Grundsätze der Zauberei beinhaltet. Das die Grundsätze der Zauberei beinhaltet. Und sie legten es unter seinen Stuhl oder unter seinen Thron. Und sobald Suleiman, alayhi salam, gestorben war, haben sie das Buch genommen und haben gesagt, Leute, wir haben ein Buch gefunden unter dem Thron von Suleiman. Seht ihr jetzt, wie er die Winde kontrollierte und wie er die Djinn für sich dienstbar gemacht hat? Denn er hatte die Herrschaft über die Djinn gehabt, über die Winde. Seht ihr, wie er die Djinn und die Winde dienstbar gemacht hat? Durch die Zauberformeln, die er hatte. Und haben das Buch rausgenommen. Und viele der Menschen damals haben dann diesen Teufeln und Satan geglaubt, die diesen Plan geschmiedet haben, und haben Suleiman als einen Zauberer und einen Lügner abgestempelt. Und als unser Prophet dann kam und hat dann Verse vorgelesen, wo Suleiman als einer der Propheten aufgezählt wird, dann haben sie zu ihm gesagt, was, Suleiman? Das war doch ein Zauberer. Das ist kein Prophet. Und sie haben ihn geleugnet als Propheten. So wie einige Juden auch Lut als Propheten leugnen. Und deswegen, und sie folgten dem, und dann kam Muhammad, um ihnen klarzumachen, dass um seinen Bruder im Glauben, Suleiman a.s., sogar seinen Prophetenbruder zu verteidigen und ihm den klar zu machen, dass er ein Prophet war und ein wahrhaftiger Mensch war. Und sie folgten dem, was die Teufel ist, jede üble Seele, die so übel ist, dass man von ihr nicht mehr irgendwas Gutes erwartet. Das kann also eine Seele sein von den Menschen und auch von den Djinn sein. Das kann alles ein Teufel sein oder ein Satan sein. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans, das heißt zu seiner Regierungszeit, Suleiman war ja der Sohn von Dawud, richtig, von Dawud a.s. waren ja beide Könige. Ja, das ist ein Beleg dafür, dass im Islam gibt es keine bestimmte Herrschaftsform, die es geben muss in einem Staat, sondern wichtig ist was, dass die Scharia gilt. Egal wer regiert. Egal wer regiert, ein König oder ein Khalifa oder ein Imam. Wichtig ist, dass Allahs Gesetze gelten. Und das ist, was die Menschen im Endeffekt interessiert. Das, Königsherrschaft ist keine verpönte Sache, okay? Sondern nur leider ist es oft so, dass wenn ein Mensch regiert, ein Einzelner regiert, dass dann sein kann, dass eben Allahs Gesetze nicht umgesetzt werden. Ja. Auf jeden Fall, sie folgten dem, und es gibt also auch rechtschaffene Könige, wie auch Königinnen, wie zum Beispiel die Königin von Saba, Belqis. Ja. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Sulemans den Menschen verlasen. Ja, und zwar dieses Schriftbuch, was sie rausgenommen haben unter den Thron von Suleiman. Nicht Suleiman war ungläubig, denn er war nämlich einer der vielen Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala unter den Menschen erweckt hat. Und zu dieser Begebenheit möchte ich noch sagen, Prophet im Islam heißt nicht jemand, der Prophezeiungen macht, nur, sondern ein Prophet macht sicherlich auch Prophezeiungen, aber per Definition ist das jemand, dem Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala eingegeben wird, eine der drei Möglichkeiten, die es gibt, und jemand, der eben nach dem letzten offenbarten Gesetz regiert. Okay? Wenn er nicht selbst ein Rasul ist. Ein Rasul, haben wir gesagt, ist wie auch ein Prophet, aber der eben ein neues Gesetz offenbart bekommt. Ein Gesandter, ein neues Gesetz. Deswegen war Isa, a.s., ein Gesandter Gottes und ein Prophet. Und deswegen heißt es in Koran, Rasulullah ilaykum, dass er sagt, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Und in den Hadithen, wo es heißt, dass Isa am Ende der Zeit wieder zurückkommen wird, heißt es Nabiullah, der Prophet Allahs. Da heißt nicht der Gesandte Allahs. Okay, das ist ein, weil Prophet weiß, was er sagt. Und auch Musa a.s. war ein Gesandter Allahs. Okay, er kam mit der Taurah, dem neuen Gesetz. Und der Muhammad a.s. war auch ein Gesandter Allahs und ein Prophet. Okay, aber zum Beispiel, die Propheten nach Musa, die anhand der Tora regiert haben, sie waren Propheten und keine Gesandten. Okay? Deswegen die Anzahl der Gesandten ist viel geringer als die Anzahl der Propheten. Es gibt schwache Überlieferungen über die Anzahl darüber, deswegen brauchen wir sie nicht zu erwähnen. Auf jeden Fall, es wird nicht Suleiman war ungläubig, sondern er war einer der Propheten, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen. Ja. Und seltsamerweise ist Zauberei, obwohl es eine verbotene Sache ist, unter den Muslimen auch verbreitet. In Zauberei bedeutet Sihr auf Arabisch und Sihr heißt auf Arabisch etwas Verborgenes. Und gemeint ist jede Art von Handlung, dessen Ursachen für denjenigen, dem sie vorgeführt werden, verborgen sind. Wie zum Beispiel irgendwelche bestimmte Handgriffe, die man nicht mitbekommt. Oder Auswirkungen und auch gleichzeitig Auswirkungen hat, entweder auf die Seele, auf den Körper oder auf die Augen. Auf die Augen, wie es geschehen ist mit Musa a.s., als er vor dem Pharao stand und die anderen Zauberer da waren. Und die Zauberer haben ihre Stöcke geworfen und sie haben sich bewegt in den Augen von Musa und in den Augen der Betrachter, als wären es tatsächlich Schlangen. Ja? Und der Unterschied zwischen Zauberei und Realität ist eben, was Musa gemacht hat. Ein Wunder ist eben, Musa hat einen Stock geworfen, der wurde wirklich eine Schlange. Und die Schlange hat dann die anderen Schlangen aufgefressen. Schlange. Auf jeden Fall, das ist der Unterschied. Zauberei ist eine Art von Tricksen, eine Art von Betrug. Man will dem Menschen etwas sagen, was er, als würde man etwas können, und man kann es nicht. Und man sagt ihm die Ursachen nicht. Das heißt, der andere weiß nicht, wie es geht, deswegen ist er verblüfft. Wenn er wüsste, wie es geht, würde er sagen, es ist ein billiger Trick. Okay? Dieses Tricksen, dieser Betrug, das ist Zauberei. Und darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala des Weiteren. Also, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen, und indem sie, was auf den beiden engelhaften Männern in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Babel ist eine Stadt im heutigen Irak. Okay. Und Harut und Marut sind die Namen von zwei Engeln. Und die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde mit Harut und Marut, ist eine bekannte Geschichte. Sie war unter den Sahaba bekannt. Von den Mufassirun, von den Gelehrten des Tafsir, haben die meisten von ihnen, die absolute Mehrheit von ihnen, haben diese Geschichte akzeptiert, wie sie ist. Und haben sie nicht irgendwie verworfen. Wenige, wie zum Beispiel Al-Qurtubi sie haben sie verworfen und gesagt, das ist eine Sache, die nicht sein kann. Sowas kann nicht sein. Aber die absolute Mehrheit der Mufassirun haben sie anerkannt, wie sie ist. Und sie ist eine Geschichte, die unter den großen, also die meisten Gelehrten haben sie nicht verworfen, und sie kursierte unter den Sahaba, unter dem namenhaften Sahaba, und ist auch überliefert über Ibn Umar. Und sie ist mit höchster Wahrscheinlichkeit über Ka'b al-Ahbar überliefert. Ka'b al-Ahbar, radiallahu anhu, war einer der Gelehrten der Juden, der den Islam angenommen hat, weil er eben erkannt hat, dass der Prophet in der Tora erwähnt ist. Ja. Und ja, und zwar, die Geschichte sagt Folgendes, dass die Engel gesehen haben, wie viel Unheil und Mord und Fitna die Menschen unter sich stiften, wie viel Blut vergießen, wie viel Schirk und Nifaq und Kufr und Fisq es gibt. Und sie haben dann gesagt, unter sich oder zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist aber eine sehr seltsame Sache. Wieso tun sie so etwas? Obwohl sie wissen, dass Allah gibt und dass es Himmel und Hölle gibt, wieso tun sie trotzdem diesen ganzen Unheil auf der Erde? Wenn wir an ihrer Stelle wären, würden wir nicht so handeln. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, sie sollen zwei von ihren Engeln auswählen. Und sie würden die gleichen Bedürfnisse eingepflanzt bekommen, wie die Menschen haben. Und dann sollen sie auf der Erde verweilen und die Engel werden sehen, ob sie nicht genauso handeln werden wie die Kinder Adams. Und dann haben die Engel eben zwei Engel ausgewählt, und zwar Harut und Marut. Und als sie auf der Erde waren, hat es nicht lange gedauert. Also man hat ihnen gesagt, sie sollen eben diese großen Sünden vermeiden, oder nicht sich einmal nähern wie Mord und Wein und außereheliche Geschlechtsverkehr. Und es hat nicht lange gedauert, bis sie alle diese drei Sünden oder vier Sünden oder noch mehr gemacht haben. Diese Engel, die gekommen sind in Gestalt von Menschen, von Männern. Und sie haben die gleichen, die haben den Körper erhalten wie ein normaler Menschenkörper. Das heißt, die gleichen Bedürfnisse und Verlangen gehabt, wie ein Mensch hat. Und trotz, was sie gewusst haben und Allah mit ihnen geredet hat, und was weiß ich, was sie alles gewusst haben über Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem haben sie alle diese Sünden auch begangen, die die Menschen auch begangen haben. Und dann, in einer Überlieferung heißt es, dass eben eine Frau auch ein Grund war, ja, dass sie eben auch diese eine Sünde mit einer Frau gemacht haben. Und dass sie jeden Abend, also dass sie ursprünglich erstmal auf der Erde waren, um Leute zu richten, um Richter als Richter zu fungieren unter den Menschen. Das war eine ihrer Aufgaben, warum sie dann runtergekommen sind, nachdem sie eben behauptet haben, dass sie nicht so sein werden wie die Kinder Adams. Und jeden Abend, wenn sie dann bestimmte Worte gesprochen hatten, wären sie dann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Und das haben sie gemacht, jeden Abend sind sie wieder zurückgegangen. Aber nachdem sie diese Sünde mit dieser Frau gemacht haben, hat die Frau ihnen dann gesagt, welche Worte sprecht ihr denn jedes Mal, wenn ihr zu Allah wieder zurückkehren wird? Und haben sie der Frau diese Worte beigebracht? Die Frau hat diese Worte gesprochen und Allah hat sie erhoben und in einer Überlieferung heißt es zu einem der Planeten gemacht, die wir heutzutage haben. Al-Hamra heißt es, der Rote. Allah alam, ob der mit der Mars gemeint ist oder andere, ich weiß nicht. Je nach irgendwas muss man was mit eigenen Augen sehen kann. Das ist eine Überlieferung. Eine andere Überlieferung, die authentische ist, erwähnt das gar nicht, diesen Aspekt. Er erwähnt nur die Sache, dass die engelhaften Männer, das heißt die Männer, die in Gestalt von Männern gekommen sind, diese Sünden begangen haben und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auf jeden Fall sie nicht mehr zu sich gelassen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen jemanden geschickt, also einen Engel, Allah alam, geschickt, und ihm gesagt, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Entweder sie bleiben, entweder sie suchen sich die Strafe bei Allah aus, oder die Strafe im Diesseits. Strafe bei Allah heißt, dass sie zu Allah zurückkehren und dort zur Rechenschaft gezogen werden für die Sünden, die sie getan haben. Und die Strafe im Diesseits würde bedeuten, dass sie eben in diesem Leben leben müssen, wie die Menschen auch leben müssen. Und die Engel haben sich dann beraten untereinander und haben sich entschieden für die Strafe im Diesseits. Weil sie gesagt haben, ist eine Überlieferung heißt, dass die Strafe im Jenseits ist ewig und die Strafe im Diesseits ist zeitlich begrenzt. Und das haben sie dann, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Wissen zukommen lassen. Es heißt in dem Vers, es heißt in diesem Vers, dass ihnen dieses Wissen herabgesandt worden ist. Ja? Der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi sagte, und auch eine Überlieferung über einen der Sahaba, habe vergessen, welcher Sahaba das jetzt war, hat gesagt, dass nicht damit gemeint ist Offenbarung, aber eine Art Eingebung ist damit gemeint. Wallahu a'lam, auf jeden Fall haben sie das Wissen erhalten über die Zauberei. Wissen erhalten über die Zauberei. Und jedes Mal, und ihre Aufgabe war es dann Folgendes zu tun. Wenn jemand zu ihnen kam und die Zauberei lernen wollte, dann brachten sie ihm bei. Aber sie sagten ihnen gleichzeitig, führ sie nicht aus, denn Zauberer auszuführen ist Kufr, ist Unglauben. Wenn sie aber dann wenn sie dann darauf bestanden haben, die Zauberei zu lernen, dann haben diese Engel es ihnen beigebracht oder sie haben auf andere Satane verwiesen, die es ihnen beibringen können. Das ist die Geschichte, die überliefert ist. Und deswegen, wenn wir die Verse noch einmal lesen, verstehen wir sie inzwischen diesmal besser. Und sie folgten dem, also diese Juden folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen der Zauberei unterwiesen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Lehren von Zauberei ist Kufr. Das Lehren von Zauberei ist Kufr. Außer die Engel war ihre Aufgabe, das zu tun. Ja. In dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, im heutigen Irak, Harut und Marut im Namen der Engel herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, sie lehrten niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Fitna, eine Versuchung und wir sind keine Rechtleitung. So werdet darum nicht ungläubig. Und deshalb sagen dies Ahl Sunnati wal Jama'a, dass Zauberei zu betreiben Kufr ist. Und Imam Malik, rahimahullah, bei ihm, wenn gesichert ist, dass jemand Zauberei gemacht hat, wird er hingerichtet, ohne Istitaba. Das heißt, ohne, dass man ihm Zeit gibt, Tauba zu machen. Ja. Bei den anderen Ulama, die bekommen Istitaba. Also das heißt, ihnen gibt man Zeit, Tauba zu machen. Imam Malik, seine Begründung war, dass es keine Istitaba gibt. Er sagt, weil Zauberei ist sowieso eine Sache, die insgeheim gemacht wird. Und wenn der Zauberer eine Sache insgeheim macht und dann wird erwischt, und jetzt schickt man ihn zurück und sagt ihm, bereust du? Und sagt, ja, ich bereue. Und vielleicht macht er weiter, wir wissen es nicht. Okay? Und deswegen hat er gesagt, nee, der wird sofort hingerichtet. Eine Gefahr für die Gesellschaft. Weil er geschafft hat, sowieso eine Gefahr ist, ja. Und bei den Mehrheit der Ulama ist es so, dass er Istitaba bekommt und er wird nur hingerichtet, wenn es zum Verlust eines Körperteils bei einem Menschen kam durch seine Zauberei oder wenn er jemanden umgebracht hat durch seine Zauberei. Dann ja. Ansonsten bekommt er Ta'zir. Ta'zir ist irgendeine Strafform, die der Richter als angemessen sieht für diesen Zauberer. Aber das Ausüben von Zauberei ist Kufr, ist Unglauben. Ja. Und so werde darum nicht ungläubig, sagen die Engel zu den Leuten, die es von ihnen lernen möchten. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Manche Ulama haben gesagt, dass, weil Allah subhanahu wa ta'ala nur die Zwietracht zwischen den Ehegatten erwähnt hat, dass Zauberei nur diese Sache bewirken kann. Und wenn es andere gäbe, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala auch erwähnt. Und die Mehrheit hat aber gesagt, dass es ein Beispiel ist, das Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Zauberei kann noch viel mehr bewirken als das. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Beispiel erwähnt, weil es das Beispiel, was am meisten vorkommt. Doch können sie damit nur jemandem schaden, doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Das ist eine Glaubensinhalt von uns Muslimen, dass nichts schadet, außer durch Allahs Willen. Und nichts nutzt, außer durch Allahs Willen. Es gibt nichts, was geschieht, außer durch Allahs Willen. In beiden Hinsichten. Das heißt, genauso wie ein Medikament nur wirken kann, wenn Allah will, oder ein Feuer nur brennt, wenn Allah will, das sieht man zwischen dem Feuer, wo Ibrahim a.s. reingeworfen ist, hat nicht gebrannt. Und genauso wie zum Beispiel Gift nur tötet, wenn Allah will, und genauso wie ein Messer nur schneidet, wenn Allah will, im Falle von Ibrahim und Ismail, in diesem Fall genauso. Zauberei wirkt nur, wenn Allah will. Deswegen in all diesen Sachen kann es sein, dass eine bestimmte Person eine gleiche Handlung macht wie bei der anderen. Der einen wirkt es, bei der anderen wirkt es nicht. Okay? Das ist immer, hängt alles von Allahs Willen ab, sonst gar nichts. Na. Und das sind nur Gründe, nur Sachen, die außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nichts nützt. Und deswegen die Strafe beim Sihr, beim Zauberei ist so groß. Warum? Weil Zauberei nutzt gar nichts. Es hat keine Vorteile. Und es kann auch niemanden wirkliche Nachteile bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Bei zum Beispiel Wein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, über Wein und Glücksspiel, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Darin ist viel Sünde oder große Sünde, aber auch Nutzen für die Menschen. In Wein und Glücksspiel. Aber über Zauberei sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass darüber gibt es, es nutzt ihnen nichts und schadet ihnen nichts. Das heißt, es kann ihnen nichts helfen, es kann ihnen auch nicht schaden. In dem Sinne, na. Und sie wussten doch das, das heißt, sie wussten es eben durch die Schriften, die sie von Allah erhalten haben, und sie wussten doch, dass wer es erkaufte, das Wissen, also über die Zauberei, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Und wenn man an Jenseits keinen Anteil hat, das weiß auch, dass es Kufr ist, eine große Form von Unglauben ist. Ja. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben? Und das alles, mit anderen Worten, Allah will uns mitteilen, dass die Juden oder die Kinder Israels damals waren keine gläubigen Menschen, sie waren ungläubige Menschen. Und jeder, der nicht Muslim ist, ist ein ungläubiger Mensch. Denn das war also zumindest, worum es hier geht. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben? Weil sie das, was sie eben gekauft haben, hat im Vergleich zum Jenseits überhaupt keinen Wert. Wenn sie es nur wüssten, Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist die Gelehrten, in diesem Vers, in anderen Worten. Denn Wissen ist das, was einen vor so einem Unheil schützt. Wissen ist das, was einen schützt. Wenn man zum Beispiel, wenn jemand auf einem Zauber verfallen ist, dann soll er nicht zu einem anderen Unheilstifter gehen, um seinen Zauber durch einen Zauber zu lösen, sondern dann macht man das eben, wie die Ulama es vorgeschrieben hat, was man macht. Gibt es bestimmte Dua, die man sprechen kann, bestimmte Verse, die man lesen kann, und dadurch wird das bekämpft. Man bekämpft Übel nicht mit Übel. Na, wenn sie es nur wüssten, aber sie wissen es ja nicht. Oder vielleicht wissen sie es und sie tun es trotzdem. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Eben, das, eben die Aussage, dass wenn sie geglaubt hätten, weist eben darauf hin, dass sie eben nicht geglaubt haben. Weder an den Koran noch an die Tora in Wirklichkeit. Denn die Zauberei ist verboten. Die Zauberei ist verboten. Und die Aussage hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala richtet sie ja an wen? An die medinensischen Juden. Das heißt, er öffnet ihnen mit anderen Worten hier ein Tor der Barmherzigkeit. Ein Tor der Taube. Ein Tor der Reue. Also wenn sie wollen, können sie zurückfinden. Denn Allah sagt ihnen, wenn sie geglaubt hätten, gottesfürchtig gewesen wären ihre Vorfahren. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ihr hört die Verse. Also verfallt nicht in die gleichen Fehlern wie die Leute damals. Und wie schlimm ist das, dass Muslime sogar diese Sachen leider verfallen. Dann wäre eine Belohnung von Allah, das ist das Haus des Friedens, dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Wenn sie es nur wüssten. Na, das ist die Geschichte, die sich ereignet hat. Und man sieht, dass der Unglauben keine Grenzen hat. Sie sind nicht ungläubig nur gegenüber Isa a.s., auch nicht nur gegenüber Muhammad a.s., sondern auch über Suleiman a.s. Und das Witzige ist, wie heißt, wessen Tempel ist das, dessen Anspruch sie erheben heutzutage in Jerusalem? Tempel von wem? Suleiman. Einem Menschen, dem sie nicht einmal glauben. Einem Menschen, dem sie Zauberei vorgeworfen haben. Einem Menschen, den sie als Lügner abgestellt haben. Und für sie ist der Tempel, den er gebaut hat, das heiligste Stück auf dieser Erde. Also das ist einfach ein Spiel, das getrieben wird, sonst gar nichts. Das ist eine Lüge. Eine reine Lüge. Und wenn überhaupt, dann war Suleiman ein Muslim. Und wir haben eher ein Anrecht auf Suleiman als irgendjemand anderes überhaupt. Und ich sage, der Prophet hat ja gesagt über Musa a.s. Wenn Musa am Leben wäre, dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir zu folgen. Und das gleiche wie bei Suleiman a.s. Wenn Suleiman am Leben wäre, dann bliebe ihm nichts anderes, als heutzutage dem Koran und der Sunna zu folgen, wie jeder andere Prophet auch. Und wenn Isa a.s. zurückkehrt, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als dem Koran und der Sunna zu folgen. Nichts anderes. Und deswegen wird Isa a.s. hinter dem rechtschaffenden Imam beten in Jerusalem, im Morgengebet, wie es überliefert ist. Er wird ja, der rechtschaffende Imam wird ja, man sagt es Al-Mahdi, wallahu a'lam, er sagt ja, er wird ja zu Isa sagen, leite du das Gebet im Morgengebet. Sehr logisch, er ist ein Prophet. Und dann sagt er, nein, du bist der Imam. Du leitest das Gebet. Und Alhamdulillah, das zeigt auch, dass er eben der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. folgt. Und dass er nicht irgendwie ein neuer Prophet ist, so etwas. Denn er kommt ja als der gleiche Prophet, der vorher da war. Und bringt ja kein neues Gesetz. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.